Der Vorsitzende der Partei der Arbeit Koreas, Kim Jong-un, zog am 25. Dezember auf der Tagung vom dritten Tag des ersten Kongresses der Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei die historische Schlussfolgerung für die Verstärkung der Hauptgrundorganisationen. Zuerst betonte er, dass das ZK der Partei der Arbeit Koreas im Einklang mit der Forderung der voranschreitenden Revolution zum ersten Mal in der Parteigeschichte den Kongress der Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei einberufen habe und wie Parteitag großes Gewicht auf diesen Kongress lege. Weiter erwähnte er mehrere wichtige Fragen für die Verbesserung und Intensivierung der Arbeit der Hauptgrundorganisationen der Partei in Zukunft. Er sagte wie folgt. Die Hauptgrundorganisation der Partei hat überaus wichtige Pflicht und Rolle dabei, den Erfordernissen der neuen Ära der koreanischen Revolution entsprechend, die Partei der Arbeit Koreas zur großen kim-jong-istischen Partei weiter zu verstärken und zu entwickeln und den Aufbau des starken sozialistischen Staates kräftig zu beschleunigen. Die Verstärkung der Hauptgrundorganisationen der Partei ist ein Unterpfand dafür, alle Parteimitglieder zu den wahren Kim-Il-Sung-isten, Kim-Jong-isten heranzubilden, die der Ideologie und Führung der Partei treu sind und durch die Festigung des Fundaments der Partei diese zur revolutionären Partei mit unbesiegbarer Macht zu entwickeln. Im Kampf dafür, die offenen, hartnäckigen antisozialistischen Machenschaften der Imperialisten und aller feindseligen Kräfte zu vereiteln, den auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas dargelegten Kurs auf die Umgestaltung der ganzen Partei getreu dem Kim-Il-Sung-ismus, Kim-Jong-ismus durchzusetzen und die koreanische sozialistische Sache zu vollenden, stellt heute die Verstärkung der Hauptgrundorganisationen der Partei und ihre Kampfkraft eine dringende Sache dar. Die Hauptgrundorganisationen der Partei sollen gemäß dem Vorhaben des ZK der PDAK, das großes Gewicht auf sie legt, die Parteiorganisationen zu den Elite-Kampfformationen entwickeln und die Funktionäre, Parteimitglieder und Werktätigen zum Aufbau des starken sozialistischen Staates kräftig aufrütteln und dadurch eine neue Blütezeit ihrer Verstärkung einleiten. Ihre Hauptaufgabe von heute ist es, unter dem Banner der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu dem Kim-Il-Sung-ismus, Kim-Jong-ismus, im Kampf für die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Verantwortung und Rolle als Hauptkampfeinheit der Partei gerecht zu werden. Sie sollen vor allem im Kampf für die Durchsetzung der Ideen der Partei und die Verteidigung der Parteipolitik ihre Mission und Pflicht als politischer Stab der betreffenden Einheiten richtig erfüllen. Insbesondere soll die Parteiarbeit darauf orientiert werden, die Parteipolitiken und revolutionären Hauptaufgaben ihrer Bereiche und Einheiten konsequent durchzusetzen. Die Hauptgrundorganisationen der Partei im Bereich für die Versorgung der Volksarmee und der bewaffneten Organe sollen die Parteiarbeit energisch und tatkräftig durchführen und zur Verbesserung des Lebens der Armeeangehörigen aktiv beitragen. Allen Hauptgrundorganisationen der Partei obliegt es, gemäß dem Kurs der Partei auf die Gewichtlegung auf Militärwesen, die militärischen Aufgaben ihrer Einheiten konsequent durchzusetzen. Sie sollen die Geisteskraft der Massen, die Wissenschaftentechnik und die Versorgung der Personen für die wichtigsten halten und die eigene Kraft maximal mobilisieren, um ihre revolutionären Aufgaben erfolgreich auszuführen. Alle Hauptgrundorganisationen der Partei müssen die Verwaltungs- und Wirtschaftsfunktionäre parteilich aktiv unterstützen, damit diese ihre Pflichten bei der Erfüllung der revolutionären Aufgaben ausgezeichnet erfüllen. Sie sollen die Schaffung des einheitlichen Führungssystems der Partei als Hauptlinie betrachten, große Kraft für die innere Arbeit der Partei einsetzen und die kämpferische Macht der Partei und der revolutionären Formation allseitig verstärken. Sie sollen mit hoher Wachsamkeit gegen die Umtriebe der Feinde zur Destabilisierung des Inneren des Landes und alle abnormalen Erscheinungen vorgehen, die die öffentliche Meinung irreführen und einen intensiven Kampf dagegen führen. Die Hauptgrundorganisationen der Partei sollen die Arbeiten der Massenorganisationen richtig leiten, damit diese ihrer Rolle als Transmissionsriemen und Verbündete der Partei gerecht werden. Sie müssen der Leitung der Arbeit des Jugendverbandes große Bedeutung beimessen und dafür sorgen, dass die Organisationen des Jugendverbandes im Kampf für die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages ihre Macht als Vorhut und Flankentruppe der Partei nachhaltig demonstrieren. Das Wichtigste bei der Arbeit der Gemeindeparteikomitees auf dem Lande ist es, die sozialistische Stellung auf dem Lande politisch-ideologisch zu festigen und das von der Partei bestimmte Landwirtschaftsproduktionsziel unbedingt zu erreichen. Für die ausgezeichnete Erfüllung der Mission und Aufgabe der Parteikomitees der Einheiten vor der Partei und Revolution sollen das Verantwortungsbewusstsein und die Rolle ihrer Vorsitzenden entscheidend erhöht werden. Die Abteilungen des ZK der Partei der Arbeit Koreas, die Bezirks-, die Stadt- und die Kreisparteikomitees sowie die Parteikomitees, die die gleiche Funktion wie diese ausüben, sollen sich gemäß der Idee der Partei für Gewichtlegung auf die Hauptgrundorganisationen und dem Kurs auf ihre Verstärkung für die Verstärkung der Hauptgrundorganisationen der Partei einsetzen. Es soll ein heißer Wind dazu bewirkt werden, die administrative Bürokratisierung bei der Parteiarbeit entscheidend zu beseitigen. Zum Schluss appellierte Genosse Kim Jong-un an die Teilnehmer des Kongresses und die Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei dazu, sich für die große Partei, das große Volk und den Sieg der Heiligen Koreanischen Revolution aufopferungsvoll einzusetzen.